Wer war heute Morgen schon hier im Gottesdienst? We were already here in the morning. Ich dachte, die denken bestimmt, ich traue mich nicht mehr her. And I thought maybe you think I'm afraid to come again. Aber jetzt bin ich hier und fühle mich wohl. But now I'm here and I feel comfortable. Einfach in der Anbetung vor dem Herrn zu sein. To worship the Lord. Und schon auf der Fahrt hierher hatte ich die ganze Zeit einen Bibelvers im Herzen. And while I was driving here, a verse came to my mind. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, segnete er uns. He blessed us. Das steht im Titusbrief. That's in Titus. Und ihr wisst, durch wen er uns gesegnet hat, ja? And you know through whom he blessed us. Wer ist es, über den die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes offenbar wurde? Through whom did God reveal his love, loving kindness? Ja, wer? Who? Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Mal kurz beten. Let's pray. Danke, Jesus, dass durch dich die Menschenliebe Gottes offenbar geworden ist. Thank you, Jesus, that through you your love for mankind was revealed. Dass wir es auch heute erleben dürfen. And we can still experience this today. Anbetung und in worship. Jetzt in deinem Wort. And through your word. Danke, dass du uns lieb hast. Thank you that you love us. Sei mit deinem Heiligen Geist hier unter uns. Through your Holy Spirit. Amen. Amen. So dazu ist nämlich Jesus in erster Linie gekommen, um die Menschenliebe Gottes zu offenbaren. Well, that's the first reason why Jesus came, to reveal his love for mankind. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. He came to show us to reveal the Father to us. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen zum Freund habt. I don't know if you have such people as friends. Wo ihr euch wirklich total wohl fühlt. Where you really feel very comfortable. Ich habe einen Freund in Deutschland gehabt. I had a friend in Germany. Er war eine Zeit lang auch mein Seelsorger. He was also my counselor for a while. Und wenn ich ihn besucht habe, and when I visited him, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, der versteht mich. I always had the impression he really understands me. Der war so zugewandt. He was so close. Ich habe mir immer gewünscht, ich möchte auch so sein. And I always wanted to be like him. Ich bilde mir immer ein, ich habe diese Gabe nicht. I always think I don't have this gift. Vielleicht kann ich es nicht selber beurteilen. But I can't really judge that by myself. Aber es ist ein Geschenk, Menschen zu haben, die einem wirklich zugewandt sind. But it's really a gift to have people who are really who focus on you and give you this space and time. Und als Jesus gekommen ist, da war er so jemand. And Jesus was such a person. Es ging die Kunde durchs Land, da ist ein neuer Guru, hätte ich bald gesagt, ein Rabbi nannte man die in Israel, ein Lehrer. He was like a rabbi, a guru, a teacher in Israel. Viele waren ja immer nach Neuigkeiten aus. Wer ist denn dieser Neue? A lot of people were always interested in news, you know, who is this new guy? Und dann kommen so ein paar junge Männer und sagen, Rabbi, wo wohnst du denn? And a few young people come up to him and say, Rabbi, where do you live? Und er sagt, kommt und seht. And he says, just come and see. Und sie gingen mit ihm. And they went with him. Und blieben. And stayed. Weil in ihm war die Menschenliebe Gottes gegenwärtig. Because God's love for man was in him present. Jesus hat immer gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Jesus always said, I do this, what I see my Father doing. Er hat die Bergpredigt gehalten. He was preaching the Sermon on the Mount. Er hat gesagt, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. So you can be children of your Father in heaven. Das war total, das brannte auf seinem Herzen, das war seine Vision. That was burning in his heart, that was his vision. Den Vater zu offenbaren. To reveal the Father. Dazu ist er erschienen. That's the reason why he came. Und um uns zurückzuholen, um die Menschen, die sich von Gott abgewandt hatten. And to buy the humankind back, who turned their backs on the Father. Seine Vision, seine Leidenschaft war, Menschen zum Vater zu bringen. His vision, his passion was to bring humans to the Father. Und ihr müsst euch vorstellen, weil ich kann es mir selber nicht vorstellen, ihr, wie mag es gewesen sein, mit Jesus unterwegs zu sein? And it's hard for me to imagine how must it have been to be on the way with Jesus in those days. Da war nicht nur Wunder, Wunder, Wunder, Wunder. There wasn't just one miracle after the other. Und Lehre, Lehre, Lehre. And teaching, teaching, teaching. Da haben sie zusammen abgehangen. And they were just hanging out together. Johannes hat immer, glaube ich, gesagt, er hat an der Brust Jesu gelehnt. John said he was resting on the breast of Jesus, the chest of Jesus. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. They had a fellowship with each other. Ich muss mein Fahrradtacho rausholen, damit ich weiß, wie weit ich bin. Es ist keine Uhr hier. My clock out, so I can see how far we are. So, da war einfach diese innige Gemeinschaft von Jesus mit seinen Jüngern. There was this intimate fellowship Jesus had with his disciples. Und nach 3 Jahren, and after 3 years, da ist Jesus etwas genervt, als Philippus ihn fragt, Herr, zeige uns den Vater. Jesus is unnerved when Philip asks him, show us the Father. Philippus, so lange sind wir jetzt schon zusammen, leben wir zusammen. Philip, we've been together for such a long time, we've lived together. Und du weißt nicht, wer der Vater ist. And you still don't know who the Father is. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Whoever sees me sees the Father. So Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Jesus is the revelation of the Father. Seine Menschenliebe, seine Freundlichkeit kommt rüber. His love for man and his kindness really shows. In aller Begegnung, wie er Menschen begegnet ist. In every interaction it showed. Er hat den Zachäus gesehen. He saw Zachäus. Die meisten haben vielleicht über den gelacht, den Kleinen da oben. And probably most people laughed about him. He was very small. Jesus hat sein Herz gesehen. But Jesus saw his heart. Zachäus, komm runter. And he says, come down. Ja. Ich muss heute Abend mit dir zusammen Abendessen. This evening I want to dinner with you. Boah, mit mir? With me? Dem Betrüger? The thief? Den alle abgelehnt haben? The one everybody rejects. Wollten sogar verhindern, dass ich dich sehe, Herr. And who didn't even want me to see you. Deswegen musste ich auf den Baum und jetzt kommst du zu mir nach Hause. I had to climb up a tree and now you come to my home. Und am Abend sagte, alles, was ich Unrecht angeeignet habe, das gebe ich vierfach zurück. And then he said, every wrong I did, I will return it fourfold. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. And Jesus said, today a blessing came on this home. Er ist gekommen, damit das Heil Gottes in diese Welt hineinkommt. He came so the blessings of God would come into this world. So, und wie vielen Menschen ist er in diesem Erbarmen begegnet? And how many people have met with this mercy? Und die Jünger haben das mitgekriegt. And the disciple noticed. Und kurz vor seinem Tod, and shortly before his death, spricht er mit seinen Jüngern, mit seinem Vater im Himmel über seine Jünger. He speaks with his Father in heaven about his disciples. Und wenn ihr das hohepriesterliche Gebet lest, and if you read the high priestly prayer, da kommt diese Freude Jesu rüber. You can sense this joy Jesus had. Vater, diese hast du mir gegeben. Father, these you have given me. Und die haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. And they have believed that you have sent me. Sie haben die Worte, die ich ihnen gegeben habe, angenommen. And they have received the words that I gave to them. So als wenn es deine Worte wären. As if they were your words. Sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. They have understood that you sent me. Und er sagt auch zu seinen Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. And he says to his disciples, as the Father has sent me, I send you. So ergibt die Fackel weiter, ergibt den wie einem Staffellauf die Staffel weiter an seine Jünger. He passes the torch on. Er sagt, die Herrlichkeit, betet er. He says the glory. Die Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Which you Father have given me, I give to them. Damit sie eins sind. So they can be one. Die Liebe, Vater, mit der du mich liebst. And the love with which you love me. Damit sie in ihnen ist. So it may be in them. So diesen Auftrag, die Menschenliebe Gottes zu offenbaren. this command to pass on the love of God to man. Den gibt er an seine Jünger weiter. He passes on to his disciples. Ich habe das einmal erleben dürfen auf einer Missionskonferenz. I once experienced that at a mission conference. Das war Mark Bontain. His name was Mark Bontain. Ein älterer Missionar aus Indien. An elderly missionary from India. Der selbst sagte, ich bin ein Missionar vom alten Schlag. He says, I'm a missionary of the old kind. Es war ein Mann, der hatte ständig Rückenschmerzen. He had continuous back problems. Hatte viele Metallplatten im Rücken. A lot of metal, like, plates in his back. Aber ich habe ihn, er wohnte im gleichen Haus, wo wir waren, und er war unterwegs und hat ständig gebetet. But he lived in the same place as we did, and he was constantly praying. Er hat nicht auf Menschen geschaut. He didn't look to people. Ob das ein Leiter war, if there was a leader, oder in diesem Haus lebten Drogenabhängige, die gerade von der Straße kamen. Or drug addicts also lived in this house, who just came from the streets. Dieser Mann hat beständig in Sprachen gebetet. He prayed in tongues continuously. Pfingstpastor. He was from the Pentecostal church. Und zu jedem ist er gegangen und hat gesagt, darf ich für dich beten? And he went up to different people and said, may I pray for you? Da kam so viel Liebe rüber. And he revealed so much love. Und er stand auf dieser Konferenz. And he stood in this conference. Und er sagte, Gott gibt jedem einen Scheck oder mehrere Schecks im Leben, die er dann weitergeben kann. And he says, God passes out a check to everybody in life and people can then pass it on. Und er sagte, ich bin alt geworden, and I've grown old, aber ich glaube, ich habe noch einen Scheck. But I think I still have one check. Und den möchte ich heute weitergeben. And this I want to pass on tonight. Gott hat mich in die Mission gesandt. God sent me into a mission field. Und Gott hat Großes gewirkt in Indien, and wo er gewirkt hat, in Calcutta. Great things in India and Calcutta, where I served. Heute möchte ich diese Fackel der Mission weitergeben. But today I want to pass on this torch of mission. Und da standen bestimmt 200 Leute dann vorne and beim Aufruf. Like, 200 people stood up when he did his call. Ich war auch dabei. I was also there. Ich erinnere mich an viele Leute, die dabei waren. I remember a lot of people being there. Und er hat gebetet für diese Leute, dass sie die Fackel nehmen. And he prayed that these people would take the torch. Und die Liebe Gottes hinausbringen. And pass on the love of God. Und ich weiß von einigen, die da standen, die sind heute Missionare in Indien, in China, in irgendwo in Asien, auf den Philippinen. I know a number of people who stood there are missionaries in India, in China, Philippines. So, sie haben diese Fackel genommen. They took the torch. Und das hat Jesus mit seinen Jüngern auch gemacht. And Jesus did that with his disciples. Er hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. He said, as the Father has sent me, I will send you. Dann ist er ans Kreuz gegangen. Then he went to the cross. Und auch da, die Einladung. And also there was an invitation. Mit ausgebreiteten Armen. With outstretched arms. Er sagt, ich gehe ans Kreuz, damit ihr lebt. He says, I will go to the cross, so you will have life. Eure Sünden sind vergeben. Your sins are forgiven. Kommt zurück zum Vater. And come back to the Father. Das ist die Botschaft vom Kreuz. That's the message of the cross. Deine Sünden sind vergeben, da ist kein Hindernis mehr. Du kannst umkehren zum Vater. Your sins are forgiven. There's no hindrance. You can return to the Father. Wenn jemand das heute Abend noch nie gehört hat, and if you haven't, if somebody here has never heard this before, dann gilt dir diese Einladung. This is your invitation. Wer das im Herzen glaubt, if you believe that in your heart, das mit dem Munde bekennt, and you proclaim it with your mouth, der soll gerettet werden. You will be saved. Heute Abend möglich, zu jeder Zeit möglich. That's possible tonight. That's possible at any time. Und wir sind Menschen, die dazu einladen dürfen. And we are humans who can invite others to this. So 6 Wochen später bei seiner Himmelfahrt. 6 weeks later, when he rose. Auferstanden. When he went to heaven. Steht er mit seinem engsten Jüngerkreis auf dem Ölberg. After his resurrection, he stands with his disciples on the Mount of Olives. Und da ist auch wieder diese Fackelübergabe. And he passes on the torch. Er sagt, geht hin in alle Welt. He says, go into all the world. Predigt das Evangelium. And preach the gospel. Macht zu Jüngern alle Völker. Make disciples among all nations. Lehrt sie halten alles, was ich euch gelehrt habe. And teach them to hold everything I have taught you. Bis an die Enden der Erde. To the ends of the earth. Wie hättest du dich gefühlt? How would you have felt? Ich habe nicht mal das Fahrgeld bis Samaria. I don't even have the, I can't even pay the ticket until where? Samaria. Samaria. Das war der Nachbarort fast. That was the next city. St. Pölten. Unmöglich. Impossible. Aber Jesus hat ihnen diese Fackel weitergegeben. But Jesus passed on this torch to them. Und dann sagte er, aber wartet, bleibt in Jerusalem. But then he says, wait, stay in Jerusalem. Bis er die Kraft des Heiligen Geistes empfängt. Until you receive the power of the Holy Spirit. Und dann wird er in den Himmel erhoben. And then he rose to heaven. Und die Jünger standen da. And the disciples were just standing there. Sie gingen nach Jerusalem und beteten. And they went to Jerusalem and prayed. Und vielleicht hat einer gesagt, wie ist es denn, wenn der Heilige Geist kommt? And some may have thought, how will it happen? How will it be when the Holy Spirit comes? Petrus, weiß nicht. Peter said, I don't know. Johannes, weißt du das? John, do you know? Nein. No. Sie hatten ja kein Bild davon, was geschehen sollte. Sie wussten nur, sie sollen da warten, bis sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. They had no picture. They just knew they should wait until the power of the Holy Spirit would come upon them. Und am siebten Abend hatten sie eine tolle Gebetsversammlung. And on the seventh day they had a great prayer meeting. Vielleicht. Maybe. Und vielleicht hat einer gesagt, hey, heute Abend war der Heilige Geist bestimmt da. Maybe someone said, well, I think tonight the Holy Spirit was here. Ich fühle mich so stark, sollen wir nicht gehen? I feel so strong. Should we go now? Sie wussten nicht, was passieren sollte. They didn't know what would happen. Aber dann heißt es, als der Tag der Pfingsten erfüllt war. But then it says, when the day of Pentecost came. Ja, da war kein Zweifel mehr. There was no doubt. Wind, Brausen, Sturm. There was wind and a storm. Feuerzungen. And tongues of fire. Sie sprachen in fremden Sprachen, die sie selber nicht verstanden. They spoke in tongues they didn't even understand. Aber das Volk ringsherum. They didn't know how to speak, but the people understood. Sie hörten von den großen Taten Gottes. And they heard about the great works of God. Sie haben Lobpreis gemacht. And they were worshiping. Und Petrus steht auf und predigt. And Peter stands up and preaches. 3000 Leute bekehren sich. 3000 people hand over their lives to God. Die erste Gemeinde ist da. And the first church is born. Wenn wir das mal, das war keine Softie-Versammlung damals. There wasn't a Softie-Convention. Da passierte was. Wind, Feuer. There was a lot of things happening. Wind and fire. Ihr seid ja betrunken. And they say, well, you're drunk. Haben die Leute gesagt, da passierte was. Something happened. Und alle wussten, jetzt ist die Kraft des Heiligen Geistes da. And all knew this is the power of the Spirit. So macht er das. This is how he does it. Fast aus dem Chaos. Es ist ja fast chaotisch gewesen. Es war ein chaotischer Gottesdienst, almost oder? Chaotic. It was a very chaotic service. Aus dem Nichts heraus schafft er eine neue Gemeinde. 3000 Leute gleich. Out of nothing he created a church. 3000 people at once. Wir freuen uns über drei. And we are happy about three. Stell dir vor, nächsten Sonntag stehen 3000 Leute hier vor der Tür. Imagine next Sunday there are like 3000 people in front of the door. Das hat der Heilige Geist gemacht. This is what the Holy Spirit did. Und das war die Geburtsstunde der Gemeinde. And there was the birth hour of the church. Und ich möchte mal kurz lesen, wie diese Gemeinde, dieses neugeborene Baby ausgesehen hat. And I want to just read a verse how this new church, this new baby looked like. Dass der Ständer meine Bibel nicht aushält. Hoppala. Lass liegen. Die nun sein Wort annahmen, das steht Apostelgeschichte 2, Vers 41. Acts chapter 2, verse 41. 41. Ja. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. So then those who had received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. And they were continually devoted themselves to the apostles' teaching. In der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. And to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Es kam aber eine große Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. And everyone kept falling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. And all those who had believed were together and had all things in common. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle aus, je nachdem es einer nötig hatte. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all and anyone as anyone might have need. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. And day by day continuing one mind in the temple with one mind in the temple and breaking bread from house to house. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. And they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Yeah, and having favor with all the people, and the Lord was adding to the number day by day those who had been saved. Es war eine wunderbare Gemeinde, oder? Wenn man diese Beschreibung hört. There was a wonderful church if you read this description. Geschaffen in einem Tag. And created in one day. Wunderbar durch die Kraft des Heiligen Geistes. If there wasn't the power of the Holy Spirit. Das war die Gemeinde, die Jesus sich gewünscht hatte. There was the church, the kind of church Jesus wanted. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. The people really honored them. Weil they had favor. Favor. Yeah. Weil es war offenbar, offensichtlich, dass da Menschen waren, die einander geliebt haben. Because it was could be obvious that they were loving each other. Sie teilten alles miteinander. They shared everything. Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus said, by this all people should will know that you are my disciples. Wenn ihr Liebe untereinander habt. If you have love among each other. Und es gilt heute noch auch für uns. And it's the same today. Die Menschen in diesem Bezirk, die werden sehen, dass Gott hier ist. The people in this district will see that God is here. Dass wir Jesu Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. And that we are his disciples if we have love for each other. Da wird der Vater offenbar. And through this the Father will be revealed. Pfingsten ist die Gemeinde geboren und die Fackel an die Gemeinde gegeben. Pentecost the church was born and the torch was passed on. Jetzt offenbart sich in der Kraft des Heiligen Geistes der Vater. And through the power of the Holy Spirit, the Father reveals himself. Und schafft Gemeinschaft nach seinem Bild. And creates community after his own image. So. Drei Seiten weiter. And we continue three pages on. Da kommt die Krise. And the crisis is coming. Auch diese Gemeinde war angefochten. Also this church was attacked. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Chapter 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Plötzlich war in dieser wunderbaren Gemeinde and suddenly in this wonderful church Unfrieden. There was discontent. Ja, ich hab's mal erlebt, wie das ist. And I once experienced this. Ich kenn dieses Murren. I know this murmuring. Du bist zwei Wochen weg. You're gone for 2 weeks. Kommst wieder in deine Gemeinschaft. You come back into your church. Und du merkst, da stimmt was nicht. And you notice something's not right. Du fragst, ist irgendwas nicht in Ordnung? And you say, well, is something going on? passt alles. No, everything's okay. Aber in Wirklichkeit ist irgendwas dazwischen gekommen, Unfriede. But in reality there is discontent, strife come in. Wir haben in einer Gemeinschaft gelebt, die wirklich heute noch, ist mir das Herz warm, wenn ich dran denke, die einfach, die Liebe Gottes war unter uns. We had a fellowship and even thinking about them today, it really touches me. We had really the love of God among us. Wir haben uns gegenseitig geholfen, finanziell. We helped each other even financially. Wir haben zusammengehalten, wenn es schwierig war. We held together in difficult times. Wir haben Wunder erlebt, wie and Menschen frei wurden von Drogen. Experienced miracles, how people were set free from drugs. Und ich habe in einer Gemeinde gepredigt damals darüber, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht zusammen sind. And I preached in the church how wonderful it is when brothers and sisters live together in peace and harmony. Da heißt es nämlich in dem Psalm, dort hat Gott den Segen verheißen. In that psalm it also says that God has promised his blessing there. Und nachher haben wir zusammengestanden mit unseren Leuten, mit unserer Gruppe. And when we stood together in our group. Und alle waren sich einig, wir können Gott nur danken, dass wir das so leben dürfen. And we all said we can only thank God that we can live like this. Nicht dass wir perfekt waren. Not that we were perfect. Dass es nicht auch hier und da Schwierigkeiten gab. That we had difficulties, sometimes. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, wir sind eine tolle Gemeinschaft. But at that point I thought we were really great fellowship. Waren wir auch, glaube ich. And we were, I think. Und dann komme ich zurück. And then I come back. Bart und ich, wir kommen zurück. We come back. Und es ist Murren. And there's discontent, strife. Unzufriedenheit. Discontent. Und auf einmal haben sie von allen Ecken auf uns geschossen. And they were shooting at us from all sides. Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Du musst dich ändern und das können wir nicht akzeptieren. This is not right and that's not right and this we cannot accept and you have to change. Und ich habe mich nicht mehr ausgekannt. And I was totally confused. Und ich hätte nie gedacht, dass kurze Zeit später die Gemeinschaft so zerbricht. And I would have never thought that shortly after that the fellowship would break apart. Ich habe es lange nicht erklären können. And for the longest time I couldn't make sense out of it. Und weiß auch heute nicht genau, was die Ursache war. And still today I don't know exactly what the reasons are. Dann habe ich im Radio mal eine Sendung gehört. And on the radio I once heard a program. Es ging um Mediation. It was about mediation. Also wie nennt man das? Friedensstiftung, Vermittlung. Peacemaking and yeah. Das ist, wenn Leute sich gestritten haben, bevor es auf Gericht geht, dann wird ein Mediator eingeschaltet. When people have problems before they go to court, you get a mediator who tries to solve the problem. Und er berichtete über einen Fall, den er mal erlebt hat. And he spoke about a case he once experienced. Eine High-Noon-Situation. Sonntagsmittags prügeln sich mitten auf der Hauptstraße zwei Familienväter. Someday, two fathers are beating each other on the street. Nachbarn. The neighbors. Ganz biedere Leute. Ganz normale Leute. Normal people. Keine Raufbolde. No, like, und fallen übereinander her. They're just attacking each other. Der Fall geht vor Gericht. And this case goes to court. Der Mediator schaltet sich ein. And the mediator comes in. Was normalerweise nicht möglich ist, er hat die Ursache gefunden. Which is that's not usually not possible, but he found the root. Einige Wochen zuvor nennen wir die eine Familie Meyer, die andere Huber. A few weeks earlier, let's call one family Meyer, the other one Huber. Sagt Frau Huber zu ihrem Mann. Frau Huber says to her husband. Weißt du, ist dir schon aufgefallen, dass die Meyers, also ich grüße immer und die grüßen aber nie zuerst. Ich muss immer zuerst have grüßen. Have you noticed that the Hubers they never greet? I always have to be the first one to greet them. Nö, sagt, das ist mir nicht aufgefallen. He says, no, I didn't notice. Aber wenn du es mal testen willst, if you wanna try, dann mach's doch mal. Yeah, just go ahead and try. Zwei Wochen später sagt die Frau Meyer zu ihrem Mann, two weeks later, Frau Meyer says to her husband, weißt du, warum die Hubers uns nicht mehr grüßen? Do you know why the Hubers don't greet us? Und so ging es weiter. And that was the beginning. Misstrauen. There was mistrust. Der eine hat sich aufgeregt, weil der andere am Sonntag den Rasen gemäht hat und umgekehrt. And one was getting upset because the other one was lawing the lawn. Und es wurde immer schlimmer. On Sunday. Und natürlich haben die auch vor ihren Kindern, die Meyers über die Hubers und die Hubers über die Meyers geredet. And they talked about the other family's kids in front of each other. Der kleine Meyer und der kleine Huber, die haben sich gestritten. The little Meyer and the little Huber were also quarreling. Und dann kamen die Väter dazu. And the dads came. Und poff. And they were beating each other. Kannst du dir vorstellen, warum grüßen die Meyers nicht zuerst? Can you imagine why don't the Meyers greet us first? Furchtbares Vergehen. That's a terrible offense. Aber stell dir vor, so geht es. But this is how it happens. Ja? Da sind die griechischen und die hebräischen. You have the Greek and the Hebrew. Weißt du, hast du schon mal gesehen, die Miriam, seit sie in die Gemeinde kommt? Have you seen Miriam since she came to church? Hat ein paar Kilo zugelegt. She added a few pounds. Steht ihr gut? It looks good. Ja. Ich habe gesehen, der Barnabas, der immer das Essen austeilt. And Barnabas, who always hands out the food. Der hat ihr gestern zwei Essenspakete zugesteckt. Der hat ein Auge auf sie geworfen. He gave her two lunch packages. I think he likes her. Was sie natürlich nicht wusste, das war für den kranken Vater daheim. What the person didn't know, it's for the sick dad at home. Aber ist ja egal. Who cares? Siehst du, die hat zwei Pakete gekriegt. She got two packages. Und unser aus Eustachius. And Eustachius. Aus Thessaloniki, der. From Thessaloniki. Für den war nur noch kalte Fritten über. He only got cold French fries. Achte mal drauf, wie die Hebräer die Griechen behandeln. And now just check it out, how the Hebrews they treat the Greeks. Und es war ein Murren. And they were murmuring. In der Gemeinde und Unfrieden. And discontent. So leicht geht es. It happens very easily. Die Fackel der Evangelisation. The torch of missions. Der Auftrag, die Liebe des Vaters zu offenbaren, and the command to reveal the love of the Father, ist in Gefahr. Is in danger. Und so lächerlich diese kleine Sache ist, ist in großer Gefahr. And so ridiculous this little thing is, there's a big danger. Weil so klein fängt's an. But it starts as a little thing. Jetzt will ich keine Angst damit machen. And I don't want to put fear into anybody. Wir müssen nur sehen, da müssen wir vorsichtig sein. We just have to take note that we have to be careful. Wir haben einen fantastischen Auftrag von Jesus. We have a fantastic command received from Jesus. Aber in diesen kleinen Dingen, da schläft der Teufel nicht. But in these little things the devil is not sleeping. Da macht er Überstunden. He's doing overtime. Na, die Apostel, die können das gerade noch abbiegen. And the apostles, they find a solution. Sie sagen, es ist nicht recht, dass wir uns um diese Sache bemühen. They say it's not okay that we are dealing with these things. Dass das Wort, die Wortverkündigung behindert wird. Actually, our job is to spread the word. Und wie oft ist es, dass die Pastoren und die Gemeindeältesten dann nur noch Krisensitzungen wegen solcher Kleinigkeiten machen müssen? And how often does it happen that pastors and elders are just, you know, putting out fires? Statt dass sie die Vision der Gemeinde voranbringen können. Instead of pushing forward the vision of the church. Und sie beschließen, dass sie neue Mitarbeiter dazu nehmen. And they decide to hire new workers. Stephanus und Niakos und Prochos, und ich weiß nicht, wie sie alle Stephanus heißen, Griechen und Hebräer. And a few others, Greeks and Hebrews. Nur sie achten auf Männer voll Heiligen Geistes. There should be men full of the Holy Spirit. Die als Diakone, als Diener eingesetzt werden. That are put in place as servants. Bevor du murrst über die Gemeinde. Bevor du murrst über die Gemeinde. You murmur about the church. Schau, wo du dienen kannst. Just have an eye open for where you can serve. Im Keller, auf dem Dachboden. In the basement, up on the roof. Es gibt so viel zu tun. There's so much to do. Und du wirst darin gesegnet werden. And you will be blessed. Du hast keine Zeit mehr, dich über Kleinigkeiten dann aufzuregen. And you won't have the time to complain about little things. Es geht um eine größere Vision. It's all about a greater vision. Es geht nicht darum, um die Sitzordnung, ob wir hier alle quer sitzen und der Prediger schielen muss. It's not about how we sit and if the pastor has to in zwei Richtungen schauen muss. Look in two directions. Oder ob wir alle in eine Richtung schauen, aber die letzten 100 Meter weg sind. Or just look in one direction and the others are like 100 meters away. Es geht darum, dass die Gegenwart Gottes hier ist, dass die Freundlichkeit Gottes offenbart wird. What counts is that the presence of God is here and that his loving kindness is revealed. Gestern haben wir mit Festus gesprochen, er ist einer der Ordner hier. Yesterday I talked to Festus, he's one of the deacons here. Und irgendwie kam es mir, du hast so einen wichtigen Dienst. And I said, you have such an important ministry. Ich habe mal gelesen, da hat sich jemand bei einem großen Evangelisten bekehrt. And I remember reading about somebody being converted through a great evangelist. Und dann jemand anders sagte, das war eine tolle Veranstaltung, ein vollmächtiger Prediger. Kein Wunder, dass du dich da bekehrt hast. Somebody said it was really a great meeting and there was a great message and he's a great pastor. No wonder you were converted. Er sagte, so war es gar nicht. And he says, no, that wasn't. Gar nicht zugehört bei der Predigt. I didn't even listen while he was preaching. Ich war so berührt von dem Ordner, der die Liederbücher ausgeteilt hat. I was so touched by the deacon who passed out the songbooks. Der hat so viel Liebe Gottes ausgestrahlt. He revealed the love of God in such a way. So wollte ich auch sein. And I said, I want to be like that. Und deswegen habe ich mich bekehrt. And that's how I got converted. So, wenn wir so eine liebevolle Gemeinschaft sind, if we are such a loving fellowship, church, dann können wir Gottes Liebe nach außen bringen, offenbar machen. Then we can really express God's love to the outside. Ich möchte nur kurz ein Zeugnis geben, was mir als junger Christ so passiert ist. I want to give a testimony what happened to me as a young Christian. Ich kannte ja nur die normale evangelische Kirche. I only knew the regular evangelische Church. Ja. Und da waren wir eh sehr kritisch. And we were very critical. Und alle haben natürlich gesagt, wie es heute auch noch ist, das sind ja alles nur Heuchler, die sonntags in den Gottesdienst gehen. And all the people say, well, they're just hypocrites who go to church on Sunday. Die wollen ihr neues Gewand zeigen und so weiter. They want to show off with their new dress. Ja, und in der Kirche konnte ich wirklich nichts, das hat mich nie angesprochen. And it never really spoke to me what happened in church. Ich war da sehr kritisch. I was very critical. Aber dann habe ich mich zu Jesus bekehrt. But then I really converted to Jesus. Bin in einen Jugendkreis gegangen. I went to a youth ministry. Und da war wirklich was los. And there was really something going on. Junge Menschen, die für Jesus brannten. Young people burning for Jesus. Ich war begeistert. And I was on fire. Und wir sind sonntags in den Gemeindegottesdienst gegangen als Jugendkreis. And Sunday we went to church with the youth. Und ich habe gedacht, das ist nicht so wie in der Kirche. And I thought, this is not like in church. Hier ist eine wirklich heilige Gemeinde. This is a real holy church. Ich habe das alles so idealisiert. And I was very idealistic. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so. And then I realized, well, that's not the way it is. Da gibt es bestimmte Leute, die sitzen nicht nebeneinander. Nie. Some people do not sit next to each other. Die reden auch nicht freundlich miteinander. And they don't talk kindly to each other. Die gehen der eine zu der Tür raus und der andere zu der Tür raus. One walks out by this door, the other one that door. Und man ist ja auch nicht dumm. And you're not really man merkt, da gibt's Spannungen seit Jahren. And I noticed there are like tensions going on for years. Das ging damals schon in die zweite und dritte Generation. It's the second and third generation. Boah, war ich erschüttert. I was shocked. Und dann habe ich angefangen, die Freikirche, die Gemeinde, die ich idealisiert hatte, zu kritisieren. In this idealized church, I started to criticize them. Und ich war über diese Situation richtig ärgerlich. And I was very upset about this situation. Und mit diesen Gedanken gehe ich in den Gottesdienst. And with these thoughts, I went to church service. Und während diese Gedanken so abspulten, da ist es ja auch nicht besser, bla bla bla. And while I had these thoughts, you know, this is not a better place. Was eins der ersten Male, wo Gott deutlich zu mir geredet hat. Was one of the first times where God really spoke very clearly. Es war keine akustische Stimme vom Himmel. It was no acoustic voice from heaven. Aber in meine Gedanken, die sich abspulten über diese Gemeinde, but in my thoughts, they were continuing about this church. Dann kam es wie ein Donnerschlag von außen rein. It's like a thunder came in. Finger weg. Don't touch it. Das ist meine Gemeinde. This is my church. Kritisiere nicht meine Gemeinde. Do not criticize my church. So ist fast wie bei Paulus: Jesus, wer bist du? Ich wusste genau, der Herr spricht. Hör auf damit. Almost like Paul had it. It was like, wow, the Lord is speaking, and he said, just stop it. Es war, ich habe es deutlich gemerkt: Der Herr spricht. Das ist meine Gemeinde. The Lord is saying, this is my church. Du hast kein Recht, dich darüber aufzuregen. You have no right to complain. Wenn das da ist, so ein kritischer Geist, if a critical spirit is present, dann können wir diesen Auftrag Jesu nicht ausführen. We cannot go on with the command Jesus gave. Dann haben wir keine Vollmacht. We won't have, authority. So. Stephanus und diese Leute, es waren Männer voll Heiligen Geistes. Stephen and these people full of the Holy Spirit. Wir sollen uns lieber danach ausstrecken, erfüllt zu sein. We should actually seek being filled mit dem Heiligen Geist. With the Holy Spirit. Paulus schreibt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Paul says, the love of God is poured out into our hearts through the Holy Spirit. Und egal, wer dich hier geärgert hat, and no matter who, irritated you, egal, ob du Leute magst oder nicht magst, no matter if you like people or if you do not like them, die Liebe Gottes ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. The Holy Spirit is in our hearts through the Holy Spirit. Es ist möglich, dass wir einander lieben. It is possible to love each other. Und es ist der Wille Jesu. And it's Jesus' will. Er hat die Fackel weitergegeben. He passed on the torch. Menschen, die Freundlichkeit und die Liebe Gottes rüberzubringen. To show other people the friendliness and the love of God. Und wir können eine Gemeinde sein, and we can be a church, die das praktiziert. Which, does that. So, lasst uns dafür beten. Let's pray for this. Jesus, du kennst uns. Jesus, you know us. Jeden einzelnen von uns. Every single one of us. Ob wir voller Liebe sind. If we are full of love. Oder voller Bitterkeit. Or full of bitterness. Ob wir müde sind. If we are tired. Ob wir enttäuscht sind. Or disappointed. Ja, du kennst uns und liebst uns. You know us and you love us. Du liebst uns, wie wir sind. You love us the way we are. Bitte ich, dass du uns aufbaust. I pray that you will really build us up. Dass du Liebe füreinander erwächst. That you will awaken love for each other. Dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes stehen. That we stand in the power of the Holy Spirit. Um für dich Zeugen zu sein. To be witnesses for you. Hier im 10. Bezirk. Here in this 10th district. 11., 12., 13. 11th, 12th. In der ganzen Stadt, the whole city, in diesem Land, in this country. Ja, wir wollen nicht nur Menschen sein, wo gesagt wird, die haben ein tolles Haus. We don't want to be people where others just say, well, here's a great house. Gott hat Wunder getan, dieses Haus einzunehmen. God worked miracles to take over this house. Möchte ich bitten, dass wir eine Gemeinde werden. This building, I pray that we can be a church. Wo die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes offenbar wird. Where the loving kindness of God will be revealed. Komm mit deinem Heiligen Geist und rühre unsere Herzen an. Come in with your Holy Spirit and touch our heart. Dass wir diese Sehnsucht bekommen. So we will have this, longing. Und alle Enttäuschungen und alle Bitterkeit und alles, das wasch hinweg. And all disappointments and bitterness, just wash them away. Du hast dein Blut vergossen dafür. This is where you shed your blood. Du hast uns frei gemacht. And you released us. Dass wir Gottes Kinder sind. so we can be children of God. Und dafür danken wir dir. And we want to thank you for that. Möchten dich um deinen Segen bitten. And ask for your blessing. Für die Gemeinde. For this church. Für Pastor Rob und Mary jetzt. For Pastor Rob and Mary. Für alle, die Verantwortung tragen in der Gemeinde. And all who are in leadership and have responsibility in this church. Für jeden von uns in dieser ganzen Woche. For every single one of us in this coming week. Für alle, die jetzt in Urlaub sind. For all those who are on vacation. Ich schenke ihnen eine wunderbare Zeit der Erholung und auch der Gegenwart mit dir. Give them a great time, also rest and a great fellowship with you. Und wir wollen dir nochmal danken, dass du gekommen bist, um uns den Vater zu offenbaren. And we want to thank you that you came to reveal the Father to us. Hilf uns, in deiner Liebe weiterzugehen. Help us to continue walking in your love. Amen. Amen.